Xenien, 93 bis 139, von Friedrich von Schiller und Johann Wolfgang von Goethe. 93. Charis, ist dies die Frau des Künstlers Vulkan? Sie spricht von dem Handwerk, wie es des Rotyriers adliger Hälfte geziemt. 94. Nachbildung der Natur. Was nur einer vermag, das sollte nur einer uns schildern. Voß nur den Pfarrer und nur Iffland den Förster allein. 95. Nachäffer. Aber da meinen die Fuscher, ein jeder Schwarzrock und Grünrock sei auch an und für sich unserer Beschauung schon wert. 96. Klingklang. In der Dichtkunst hat er mit Worten herzlos geklingelt, in der Philosophie treibt er es pfäffig sofort. 97. An gewisse Umschöpfer. Nichts soll werden das Etwas, das Nichts sich zu Etwas gestalte? Lass das Etwas nur sein, nie wird zu Etwas das Nichts. 98. Aufmunterung. Deutschland fragt nach Gedichten nicht viel. Ihr kleinen Gesellen lärmt, bis jeglicher sich wundernd ans Fenster begibt. 99. Das Brüderpaar. Als Zentauren gingen sie einst durch poetische Wälder, aber das wilde Geschlecht hat sich geschwinde bekehrt. 100. K. Sternchen. Höre den Tatler, du kannst, was er noch vermisst, dir erwerben, jenes, was nie sich erwirbt, freue dich, gab dir Natur. 101. Der Leviathan und die Epigramme. Fürchterlich bist du im Kampf, nur brauchst du etwas viel Wasser, aber versuch es einmal, Fisch, in den Lüften mit uns. 102. Luise von Voß. Wahrlich, es füllt mit Wonne das Herz, dem Gesange zu horchen, ahmt ein Sänger wie der Töne des Altertums nach. 103. Jupiters Kette. Hängen auch alle Schmierer und Reimer sich an dich, sie ziehen dich nicht hinunter, doch du ziehst sie auch schwerlich hinauf. 104. Aus einer der neuesten Episteln. Klopstock, der ist mein Mann, der in neue Phrasen gestoßen, was er im höllischen Fuhl Hohes und Großes vernahm. 105. B. Sternchens Taschenbuch. Eine Kollektion von Gedichten? Eine Kollekte nenn es, der Armut zulieb und bei der Armut gemacht. 106. Ein deutsches Meisterstück. Alles an diesem Gedicht ist vollkommen, Sprache, Gedanke, Rhythmus, das Einzige nur fehlt noch, es ist kein Gedicht. 107. Unschuldige Schwachheit. Unsere Gedichte nur trifft dein Spott? O schätzet euch glücklich, dass das Schlimmste an euch eure Erdichtungen sind. 108. Das Neueste aus Rom. Raum und Zeit hat man wirklich gemalt. Es steht zu erwarten, daß man mit ähnlichem Glück nächstens die Tugend uns tanzt. 109. Deutsches Lustspiel. Toren hätten wir wohl, wir hätten Fratzen die Menge. Leider helfen sie nur selbst zur Komödie nichts. 110. Das Märchen. Mehr als 20 Personen sind in dem Märchen geschäftig. Nun, und was machen sie denn alle? Das Märchen, mein Freund. 111. Frivole Neugier. Das verlohnte sich auch, den delphischen Gott zu bemühen, daß er dir sage, mein Freund, wer der Armenier war. 112. Beispielsammlung. Nicht bloß Beispielsammlung, nein, selber ein warnendes Beispiel, wie man nimmermehr soll sammeln für guten Geschmack. 113. Mit Erlaubnis. Nimm's nicht übel, daß nun auch deiner gedacht wird. Verlangst du das Vergnügen umsonst, daß man den Nachbar vexiert? 114. Der Sprachforscher. Anatomieren magst du die Sprache, doch nur ihr Kadaver. Geist und Leben entschlüpft flüchtig dem groben Skalpell. 115. Geschichte eines dicken Mannes. Dieses Werk ist durchaus nicht in Gesellschaft zu lesen, da es, wie Rezensent rühmet, die Blähungen treibt. 116. Anekdoten von Friedrich dem Zweiten. Von dem unsterblichen Friedrich dem Einzigen handelt in diesen Blättern der 10-mal-10.000. sterbliche Fritz. 117. Literaturbriefe. Auch Nikolai schrieb an dem trefflichen Werk? Ich will's glauben, mancher Gemeinplatz auch steht in dem trefflichen Werk. 118. Gewisse Melodien. Dies ist Musik fürs Denken. Solang man sie hört, bleibt man eiskalt. 4-5 Stunden darauf macht sie erst rechten Effekt. 119. Überschriften dazu. Frostig und herzlos ist der Gesang, doch Sänger und Spieler werden oben am Rand höflich zu fühlen ersucht. 120. Der böse Geselle. Dichter, bitte die Musen, vor ihm dein Lied zu bewahren, auch dein leichtestes zieht nieder der schwere Gesang. 121. Karl von Karlsberg. Was der berühmte Verfasser des menschlichen Elends verdiene, sich in der Charité gratis verköstigt zu sehen. 122. Schriften für Damen und Kinder. Bibliothek für das andere Geschlecht nebst Fabeln für Kinder. Also für Kinder nicht, nicht für das andere Geschlecht. 123. Dieselbe. Immer für Weiber und Kinder. Ich dächte, man schriebe für Männer und überließe dem Mann Sorge für Frau und für Kind. 124. Gesellschaft von Sprachfreunden. O, wie schätz ich euch hoch! Ihr bürstet sorglich die Kleider unsrer Autoren, und wem fliegt nicht ein Federchen an? 125. Der Purist. Sinnreich bist du, die Sprache von fremden Wörtern zu säubern. Nun, so sage doch, Freund, wie man pedant uns verdeutscht. 126. Vernünftige Betrachtung. Warum plagen wir einer den andern? Das Leben zerrinnet, und es versammelt uns nur einmal wie heute die Zeit. 127. An Sternchen. Gerne plagt ich auch dich, doch es will mir mit dir nicht gelingen. Du bist zum Ernst mir zu leicht, bist für den Scherz mir zu plump. 128. An Sternchen, Sternchen. Nein, du erbittest mich nicht. Du hörtest dich gerne verspottet, hörtest du dich nur genannt, darum verschon ich dich, Freund. 129. Gave. Hör ich über Geduld dich, edler Leidender, reden, o, wie wird mir das Volk frömmelnder Schwätzer verhaßt. 130. Auf gewisse Anfragen. Ob dich der Genius ruft, ob du dem Rufenden folgest? Ja, wenn du mich fragst, nein, folge dem Rufenden nicht. 131. Stoßgebet. Vor dem Aristokraten in Lumpen bewahrt mich, ihr Götter, und vor dem Sansculotte auch, mit Epauletten und Stern. 132. Distinktionszeichen. Unbedeutend sind doch auch manche von euren Gedichtchen. Freilich, zu jeglicher Schrift braucht man auch Komma und Punkt. 133. Die Adressen. Alles ist nicht für alle, das wissen wir selber, doch nichts ist ohne Bestimmung, es nimmt jeder sich selbst sein Paket. 134. Schöpfung durch Feuer. Arme, basaltische Säulen, ihr solltet dem Feuer gehören, und doch sah euch kein Mensch je aus dem Feuer entstehn. 135. Mineralogischer Patriotismus. Jedermann schürfte bei sich auch nach Basalten und Lava, denn es klinget nicht schlecht, hier ist vulkanisch Gebirg. 136. Kurze Freude. Endlich zog man sie wieder ins alte Wasser herunter, und es löscht sich nun bald dieser entzündete Streit. 137. Triumph der Schule. Welch erhabner Gedanke, uns lehrt der unsterbliche Meister, künstlich zu teilen den Strahl, den wir nur einfach gekannt. 138. Die Möglichkeit. Liegt der Irrtum nur erst wie ein Grundstein unten im Boden, immer baut man darauf, nimmermehr kommt er an Tag. 139. Wiederholung. Hundertmal werd ich's euch sagen und tausendmal, Irrtum ist Irrtum. Ob ihn der größte Mann, ob ihn der kleinste beging.